Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Gott segne dieses Wort. Andere lieben. In diesem Bibeltext hier aus dem Bibelversen aus der Bergpredigt im Matthäusevangelium lernen wir mehr, was es bedeutet, andere zu lieben. Und Jesus gibt uns eine Wahrheit, die wir uns zu Herzen nehmen wollen, nämlich unsere Feinde zu lieben, andere zu lieben und besonders unsere Feinde. Was das nicht bedeutet, ist, dass wir ausnutzen lassen, dass wir, wenn andere Menschen uns Böses tun, dass wir uns davon nicht abwenden. Ja, das heißt das nicht, sondern wenn andere Menschen uns Böses tun, dann sprechen wir ein Gebet über die Menschen und gehen dann weiter. Ja, wir lassen uns das nicht also gefallen in dem Sinne. Und das ist nicht das, was unser Jesus Christus hier sagt. Was wir hier haben, ist, dass wir verstehen, dass wir andere Menschen, ja, egal wer es ist, ob sie nun einer anderen Gruppe zugehören, ja, dass wir mit offenen Herzen diesen Menschen entgegenkommen und nicht nur weil ein Mensch einer bestimmten Gruppe zugehört, dass wir dann sagen, dass alle, die dort sind, eben bestimmte Charakteristiken dieser Gruppe haben. Das ist im Prinzip, worauf es ankommt. Denn hier öffnet unser Jesus die gute Nachricht, die sowohl für die Israeliten, die Hebräer zu der Zeit ist, als auch für die Nicht-Hebräer. Ja? Und wenn ihr reingeht mal in die Apostelgeschichte als Beispiel, geht mal rein in die Apostelgeschichte, Kapitel 10, und lest mal da, wie das denn, wie Petrus da Schwierigkeiten hat, diese Wahrheit wirklich umzusetzen. Und das ist erstaunlich, ja, denn er hat eine bestimmte Idee, wie die gute Nachricht sich zu verbreiten hat. Und Gott, unser Jesus Christus, hilft ihm zu verstehen, dass er andere auch lieben soll. Ja, also Leute, die nicht zu seiner eigenen Gruppe, nämlich den Israeliten, der Hebräer, der jüdischen Gemeinde, sich zuzuwenden, sondern auch anderen außerhalb der jüdischen Gemeinde zuzuwenden. Lies mal durch, gib mal ran in der Apostelgeschichte Kapitel 10 und lies das mal durch, was da passiert, wo er den Hauptmann Cornelius trifft. Und das ist wirklich super, dass wir das verstehen. Und das ist auch unsere Einladung und auch unsere Ermahnung, Ermutigung, andere zu lieben. Unser Jesus hat das so klar dargestellt, das können wir nicht verpassen. Ja? Also seid guten Mutes, geht raus, wie der Heilige Geist euch leitet, und folgt dem Heiligen Geist und teilt die gute Nachricht anderen Menschen mit, besonders denen von auch anderen Gruppen. Mit Gottes Hilfe, ja, alles in Gottes Zeitrahmen und Planung und in Gottes Willen, so wie der Heilige Geist euch das ins Herz spricht. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, was es bedeutet, andere zu lieben und besonders eben andere Menschen, auch Leute, die uns feindselig sind, die wir als Feinde wahrnehmen. Und das macht uns Mut und gibt uns Hoffnung zu verstehen, dass eben Gottes Wort für alle Menschen da ist und vor allem die gute Nachricht, dass du gekommen bist für uns, um am Kreuz zu sterben, dass wir diese Nachricht anderen mitteilen Und nicht nur in unserem eigenen Haushalt, ja, ob das nun Leute sind, die uns lieben, Freunde, Bekannte, Familie, sondern auch außerhalb. Und wir danken dir für diese Wahrheit und dass du uns hilfst, andere zu lieben. Und das ist unser Gebet für alle Menschen, für uns alle. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.